sagte der Dechant. Die Welt soll also Unrecht haben. Alle Gerüchte sollen lügen. Aber auferstehen werden denn doch vielleicht einmal alle die Sünden, die jetzt im Winkel schlummern und begraben scheinen. Den Namen Friedrich könnt ihr hören und mit Ruhe. Gut. Aber auch den Namen Robert? Katharina stürzte blass in einen Sessel und sah nicht, wie der Dechant Haus und Garten verließ. Als sie sich von ihrem Schreck erholt hatte, suchte sie sich durch Tränen zu erleichtern.